Ein Mann hat geschrien. War ich das? Gestank. Nach Krankheit und Tod. Wo bin ich? Mach die Augen auf. Mach sie auf. Betten. Blutige Verbände. Ja, ein Hospital. Was ist denn da los? Na sowas. Sind wir mal wieder aufgewacht. Sie sind mir vielleicht einer. Können sich an nichts mehr erinnern, was? Würde mich nicht wundern, wenn Sie Ihren eigenen Namen nicht mehr wüssten. Seinen Namen? Genau. Na, und? Wieso geht das nicht? Sie haben es vergessen. Habe ich mir fast gedacht. Also passen Sie schön auf. Sie heißen Monk. William Monk. Und jetzt mache ich mal Ihr Bett. Au, mein Arm. Was ist mit meinem Arm? Gebrochen. Heilt aber gut, sagt der Arzt. Sie haben mein Mordsglück gehabt, wissen Sie das? Ihre Kutsche hat sich überschlagen. Bei so einem Sauwetter wie heute. Der Kutscher war auf der Stelle tot, der arme Kerl. Bei Ihnen war es bloß der Arm. Aber sieht so aus, als wären Sie sauber mit dem Kopf irgendwo hingeknallt. Wahrscheinlich erinnern Sie sich daran auch nicht. Nein. Nicht an einen Unfall und schlimmer an nichts, rein gar nichts, was davor gewesen sein muss. Nicht an meinen Namen, nicht einmal an mein eigenes Gesicht. Das Gesicht des Fremden. Kriminalhörspiel von Marina Dietz. Nach dem Roman von Anne Perry. Erster Teil. So, hier ist Haferbrei und eine schöne heiße Tasse Tee. Danke. Mir ist einfach furchtbar kalt. Ah, das ist das Londoner Wetter. Manchmal meint man schon im Juli, es wäre November. Was haben Sie eigentlich angestellt? Die Kronjuwelen geklaut? Wie bitte? Sind Sie vielleicht so ein Hochstapler, der den reichen Pinkeln die Brieftaschen und goldenen Uhren abnimmt? So haben Sie nämlich ausgesehen, als man Sie hergebracht hat. Piekfeines Mäntelchen und Anzug. Jetzt natürlich versaut mit Dreck und Blut. Sie brauchen es mir nicht zu sagen. Oder haben Sie das etwa auch vergessen? Sie sind mir wirklich einer, nachdem die Polizei schon zweimal nach Ihnen gefragt hat. Am besten stellen Sie sich ganz dumm, wenn dieser Inspektor Runcorn wieder auftaucht. Das wird Ihnen ja auch nicht allzu schwer fallen, was? Wieder Nebel. Dichter Nebel. Ich bin William Monk. Der mit den Kopfschmerzen und dem gebrochenen Arm. Und dann gibt's noch einen William Monk. Einen Verbrecher. Er könnte seinen eigenen Bruder erschlagen haben. Ich weiß es nicht. Auf keinen Fall in Panik geraten. Der kleine grauhaarige Mann, der jetzt in meinem Bett sitzt, hat misstrauische Augen und einen sarkastischen Zug um den Mund. Guten Morgen, Mr. Monk. Guten Morgen, Inspektor Runcorn. Oh, Sie erinnern sich an mich? Dann wissen Sie auch wieder, was Sie vor Ihrem Unfall gemacht haben. Waren Sie auf irgendeine Spur gestoßen? Was? Wir haben Sie nicht losgeschickt. Sie müssen irgendetwas im Alleingang verfolgt haben. Eine Sekunde lang Glücksgefühl. Wie eine warme Woge. Ich bin kein Verbrecher. Ich bin selbst ein Polizist. Aber ein Polizist ohne Gedächtnis, ohne Vergangenheit. Also untauglich für die Zukunft. Vorsicht. Was ist denn? Gib dir keine Blöße. Monk, erinnern Sie sich? Nein, leider noch nicht. Naja, das wird schon wieder. Seit wann bin ich hier? Ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Seit über 3 Wochen. Heute ist der 31. Juli. 1856. Ja. Machen Sie noch ein paar Tage Urlaub, bevor Sie sich bei mir melden. Ich gebe mir Mühe, nicht zu lachen, wie ein Verrückter. Der Arzt protestiert, der Pfleger schüttelt den Kopf, aber ich verlasse das Hospital am nächsten Tag. In der Hand einen Briefumschlag, adressiert an Mr. William Monk, Grafton Street 27. Er enthielt die Rechnung eines Schneiders und ist jetzt der einzige Schlüssel zu einem fremden Haus. Gott sei uns gnädig, wenn das nicht Mr. Monk ist. Oder sein Gespenst. Kommen Sie rein. Erst gestern habe ich gesagt, also wenn er nicht bald wieder auftaucht, muss ich sein Zimmer weiter vermieten. Und das hätte mir wirklich leid getan. Ihr Mr. Runcorn war da und sagte, Sie haben einen schlimmen Unfall gehabt und liegen in irgendeinem schrecklichen Hospital. Ach, der Herr verschone uns vor solchen Orten. Sie sind der Erste, den ich auf seinen eigenen 2 Beinen da wieder rauskommen sehe. Ich wärme Ihnen gleich eine Pastete mit Gemüse auf. Sie sehen aus, als könnten Sie was Anständiges zu essen vertragen. Ein möblierter Herr ist er also, dieser William Monk. Und keiner, den irgendwer zu vermissen scheint, wenn er für 3 Wochen einfach verschwindet. Außer einer Benachrichtigung vom Schneider, kein Brief, keine persönliche Mitteilung. Auch eine Untersuchung des Schreibtischs ergibt keine weiteren Anhaltspunkte. Sollte Mr. Monk in der Vergangenheit von einer Dame Zeilen der Zuneigung erhalten haben, dann hat er sie wohl weggeworfen. Lieber William, schreibt nur eine einzige Person mit ungelenken Buchstaben. Deine Schwester Beth. Ein alter Brief. Mutter gestern gestorben. Und vor einem halben Jahr, schick uns kein Geld mehr, wir wandern aus nach Kalifornien. So, Mr. Monk, hier ist Ihr Essen. Danke, Mrs. Worley. Könnte man vielleicht Feuer machen? Im August? Sie sind noch nicht richtig gesund. Aber wen wundert's? Ich bring gleich ein paar Holzscheite. Während das Feuer knistert, ohne zu wärmen, studiere ich dieses Gesicht im Spiegel. Breite Stirn, ausgeprägtes Kinn, lange Nase, die Augen grau, mit einem direkten, etwas kalten Blick. Nicht, dass es mir besonders missfallen würde, aber es ist das Gesicht eines Fremden. Wir wandern aus nach Kalifornien. Deine Schwester Beth. Hier in diesem Zimmer werde ich nichts mehr über Polizeiinspektor Monk erfahren. Also, morgen früh nach Scotland Yard. Erschlagen mit dem Stock, den er wegen seiner Kriegsverletzung benutzte. Er muss ein schöner Mann gewesen sein, der Major Jocelyn Gray. Aber davon war nicht mehr viel übrig, als ihn die Haushälterin am Morgen fand. Seine hochadlige Verwandtschaft ist empört, dass wir nach über einem Monat den mörderischen Einbrecher immer noch nicht gefasst haben. Und Alain, der die Voruntersuchung geführt hat, aus gesundheitlichen Gründen den Fall abgeben musste, wollen wir doch nun unseren besten Mann damit betrauen, Mr. Monk. Inspektor Runcorn lächelt mich über seinen gewaltigen Schreibtisch hinweg freundlich an, aber der Unterton boshafter Befriedigung ist nicht zu überhören. Ich spüre das. Er mag mich nicht. Und ich weiß nicht, warum. Ein wirklich interessanter Fall. Sie sprachen von einem Einbrecher. Was wurde gestohlen? So viel uns bekannt ist, nichts. Ach. Der Dieb wurde vermutlich durch irgendetwas verscheucht. Darf ich annehmen, dass man auch keine Hinweise auf sein gewaltsames Eindringen in die Wohnung gefunden hat? Scharfsinnig erraten. Sie erhalten umgehend sämtliche Protokolle und Berichte. Und zu Ihrer Unterstützung John Evan, der schon mit Lamp gearbeitet hat. Evan entpuppt sich als freundlicher, aber verdammt junger Bursche. Also keine Chance, mich über einen erfahrenen Kollegen unauffällig an meine berufliche Vergangenheit heranzutasten. Also, hinein ins kalte Wasser. Da oben im ersten Stock, rechts, da ist es. Ja. Ein schönes Haus. Tja, nicht sehr hilfreich, die Zeugenaussagen. Gray betrat das Haus gegen 8, alleine. Eine ganze Menge Leute, eine Blumenverkäuferin, der Junge, der auf der Straße den Pferdemist wegräumt. Alle haben übereinstimmend beschrieben, wer nach ihm kam. Bewohner des Hauses und deren Besucher. Wurden alle überprüft? Natürlich, aber Sie können gerne mal mit ihnen reden. Für die Zeiten nach 10 haben wir nur die Aussage des Portiers. Und er sah keine Fremden reingehen. Der Portier, was weiß man über ihn? Ja, er könnte den Mörder gedeckt haben, aber er scheint ein völlig harmloser alter Mann zu sein. Cool. Beschreiben Sie mir die Wohnung, wie Sie sie vorgefunden haben. In der Diele rechts der Garderobenständer, ein Schirmständer mit einem Schirm und 3 Spazierstöcken, ein Tischchen mit Visitenkarten. Perfekt aufgeräumt, alles an seinem Platz. So, als hätte Major Gray seinen Mörder höflich und ratlos hereingebeten. Ja, ja, genau. Das Wohnzimmer, das war dann ein Schlag ins Gesicht. Das Gaslicht brannte noch. Mitten im Raum lag Gray, halb auf einem umgestürzten Sessel, der andere Sessel ebenfalls umgekippt, ein Tischchen auch. Auf dem Boden verstreut, Nippes, eine leere Karaffe und zerbrochene Gläser. Wie viele? Zwei, glaube ich. Das kann ich nachprüfen. Ja, also, es kann ein Zufall sein, aber sollte unser Major dem Einbrecher vielleicht einen Drink angeboten haben, bevor der ihn erschlug? Ich glaube, kein Einbrecher würde sich die Mühe machen, noch auf einen toten Mann so einzudreschen. Ich habe noch nie so viel Blut gesehen. In so einer zivilisierten Umgebung. Dieser Mörder muss Major Gray furchtbar gehasst haben. Aus ganz persönlichen Gründen. Das glaube ich auch. Aber das macht die Sache noch mysteriöser. Denn Major Jocelyn Gray war allem Anschein nach ein beliebter, harmloser, junger Ex-Offizier. Diente auf der Krim und wurde wegen seiner Kriegsverletzung am Bein aus dem Heer entlassen. Seiner eleganten Stadtwohnung am Mecklenburg Square statten Evan und ich jetzt einen Besuch ab. Der Portier kennt Evan schon und übergibt ihm den Schlüssel. Sehen Sie, es ist aufgeräumt, aber nicht sauber gemacht. Da, wo der Teppich so schwarz ist, da lag er. Und hier, Blutspritze an der Tapete, Meter hoch. Mr. Monk? Geht's Ihnen nicht gut? Mr. Monk? Doch. Ich hatte nur plötzlich das Gefühl, ich sehe den Kampf. So ging's mir auch, als ich das erste Mal hier war. Ich dachte, sowas passiert nur mir als Anfänger und ich muss mir diese Empfindlichkeit schleunigst abgewöhnen. Tun Sie das auf gar keinen Fall, Evan. Ein gewaltsamer Tod ist immer etwas Schreckliches. Nachdenken können Sie später. Aber wer nichts mehr empfindet, wird schwerlich etwas finden. Danke, Mr. Monk. Ich bin froh, dass Sie... Ich nehme jetzt den Schreibtisch vor und Sie untersuchen nochmal die Kleider, ja? Schauen Sie nach, ob irgendwo vielleicht ein Zettel steckt oder eine Visitenkarte. Ja, gut, mache ich. Was ich suche, sind Briefe, ein Terminkalender, ein Buch mit Adressen. Alles, was uns Hinweise über Gray und seine Lebensgewohnheiten geben könnte. Persönliche Mitteilungen finde ich nicht, außer einer alten Einladung von einer Familie Dawlish. Die werde ich an Evan weitergeben, zum Üben. Um Mr. Charles Letterly, der den ehrenwerten Major Gray etwas frostig bittet, sein Haus nicht mehr zu besuchen, werde ich mich selbst kümmern. Mr. Monk, ich habe mir soeben ein kleines Experiment gestattet. Ja? Ich ging die Treppe hinunter. Da unterhielt sich der Portier mit einem Hausbewohner, sodass ich völlig unbemerkt das Haus verlassen konnte. Und ich musste nur wenige Minuten warten, bis er mit einem heruntergefallenen Gegenstand in seiner Loge so beschäftigt war, dass ich geduckt und ebenso unbemerkt wieder hineinschlüpfen konnte. Das habe ich vermutet. Jeder Mann oder jede Frau, die es darauf anlegte, hätte sich Zugang bis zu Major Grays Wohnungstür. Eine Frau? Meinen Sie im Ernst? Warum nicht? Eine große, kräftige Frau, die weiß, wo der erste Schlag sitzen muss? Mir scheint, Sie haben noch sehr romantische Vorstellungen vom zarten Geschlecht. Ich habe jetzt, mit Verlaub, einen fürchterlichen Durst. Ich lade Evan in ein Gasthaus ein. Er ist der Sohn eines Pfarrers und sieht aus wie ein Anfänger in diesem Beruf. Aber ich merke, seine Intelligenz sollte man nicht unterschätzen. Zum ersten Mal, seit ich aus dem Hospital gekommen bin, genehmige ich mir ein Bier. Ich habe mein Gedächtnis verloren, nicht aber die Fähigkeit, eins und eins zusammenzuzählen. Mr. Monk, darf ich Ihnen bei dieser Gelegenheit sagen, dass ich sehr froh bin, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Na, ganz egal, was die anderen über Sie reden. Was reden denn die anderen? Ach, das wissen Sie doch selbst. Also, auf Ihr Wohl. Leider weiß ich immer noch sehr wenig über William Monk. Er ist 39 Jahre alt, gibt eine Menge Geld für elegante Kleidung aus, hat ausgezeichnete Manieren, mit denen er jederzeit bei einem Empfang in den besten Kreisen bestehen könnte, aber er scheint kein Bedürfnis zu haben, dort Freunde zu gewinnen. Gegenteil. Er hasst diese Leute. Und ich hasse arbeitsfreie Sonntage. In einer Jackentasche finde ich ein Mitteilungsblatt der Kirche von Marylebone. Bin ich da früher hingegangen? Mir ist kalt zwischen den singenden und betenden Menschen. Ich beobachte, wie sie hinausgehen. Lauter fremde Gesichter. Eine junge Frau in Schwarz mit sanften, dunklen Augen. Sie schaut mich an, bleibt stehen. Mein Gott, sie kennt mich. Mr. Monk, Sie haben lange nichts mehr von sich hören lassen. Ich hatte einen Unfall. Und ich lag fast einen Monat im Hospital. Sie Ärmste. Sind Sie denn jetzt wieder gesund? Ja, danke. Das freut mich wirklich. Ich hatte schon Angst, Sie hätten irgendwas entdeckt bei Ihren Nachforschungen, das Sie mir lieber verschweigen wollten. Aber Sie müssen mir die Wahrheit sagen, was immer es auch ist. Wie er sie anschaut. Viele Männer schauen meiner Schwägerin nach. Aber bei dem ist es anders. Als sehe er ein Gespenst. Ein ungewöhnlicher Mann. Nicht schön, aber ein Gesicht, das man sich merkt. Vor allem die Augen. Hellgrau, intensiv. Und mit einem Ausdruck, den ich nicht deuten kann. Imogen? Wo bleibt Imogen? Sie wendet sich ab. Ich spüre, dass sie nicht wünscht, mit mir gesehen zu werden. Aber wer ist sie? Sie geht hinaus mit zwei anderen Leuten in Schwarz. Ein großer, dunkelblonder Mann. Er wendet sich ab. Er schaut ihr nochmal nach. Mich hat er nicht wahrgenommen. Und noch eine Frau. Auch ziemlich groß. Das Gesicht zu eigenwillig, um schön zu sein. Meine schöne Schwägerin lächelt unschuldig. Und mein Bruder hat nichts mitbekommen. Wie so oft. Eine aberwitzige Hoffnung ist strahlend aufgetaucht aus dem Dunkel meiner Vergangenheit. Und wieder verschwunden. Wie ein Irrlicht im Sumpf. Ich freue mich auf die Arbeit. Morgen als erstes Besuch bei Mr. Charles Latterly. Hester, musst du wie eine Tigerin im Käfig hin und her laufen? Ja, weil ich mich so fühle. Eingesperrt und unendlich nutzlos. Es gäbe genügend Betätigungsmöglichkeiten für dich. Was denn? Sofakissen besticken? Du könntest die Gattin unseres Pfarrers bei der Armenfürsorge unterstützen. Ich dachte an eine nützliche Tätigkeit. Willst du deine Schwägerin beleidigen? Imogen ist zufrieden mit dieser... Nein, ich will niemanden beleidigen. Charles, schau, es ist doch so. Ich bin in dem Alter, eher darüber, in dem eine Frau aus unseren Kreisen heiraten sollte. Und dazu habe ich nicht die geringste Lust. Abgesehen davon bin ich ein Stückchen zu groß und mit nichts als dem makellosen Namen unserer alten Familie als Mitgift ausgestattet. Also? Es ist weniger dein Äußeres als dein Wesen, das es so schwierig macht. Ja, schon gut, Charles. Aber die Vorstellung, bis zum Ende meiner Tage von deinem Geld zu leben, ist ein Albtraum. Du hast dich sehr verändert, Hester. Ich finde ja immer noch, Vater hätte es dir verbieten sollen, als Krankenschwester an einen Kriegsschauplatz zu gehen. Das tut dem weiblichen Gemüt nicht gut. Aber Vater hatte eben diese Schwäche für dich. Und seit seinem Tod hat sich auch hier viel verändert. Ich sehe, dass du sparen musst. Imogen hat sich dieses Jahr keine neue Herbstgarderobe machen lassen. Und ich sehe auch, dass dich noch irgendetwas bedrückt. Willst du nicht wenigstens mit deiner Schwester offen reden? Hester, ich möchte dich nicht mit Problemen belasten. Gut, dann leide stumm und edel, Charles Latterly. Was nutzt es eigentlich, verheiratet zu sein, wenn man doch so einsam ist wie mein Bruder? Ich habe wenigstens eine Freundin. Ich muss Calendra sehen, bevor sie wieder nach Shelburne Hall fährt. Ah, Mr. Monk, wie geht's dem Arm? Danke, bestens. Aber ich war gerade auf dem Weg zu einem Bekannten des ermordeten Jocelyn Gray. Mr. Monk, ich habe Sie rufen lassen, weil die ehrenwerte Witwe Fabia Gray, Lady Shelburne, an das House of Lords geschrieben hat, wie unglücklich sie ist über das absolute Versagen der Metropolitan Police bezüglich der Festnahme des abscheulichen Irren, der ihren Sohn Jocelyn auf dem Gewissen hat. Also, fahren Sie nach Shelburne Hall. Ja, das hatte ich auch vor. In den nächsten Tagen, da die Familienangehörigen noch einmal gründlich befragt werden müssen. Sie missverstehen mich. Sie fahren jetzt und ohne Verzug, um Lady Fabia über ihre Fortschritte im Mordfall Gray zu unterrichten. Fortschritte? Oh ja, es wird Lady Fabia sicher freuen zu hören, dass unseres Wissens ihr Sohn keinen Umgang mit käuflichen jungen Damen hatte. Auch nicht mit eben solchen jungen Herren. Ihnen wird das Lachen schon vergehen, Monk. Lachen? Es gibt nichts, was mir ferner läge. aber ich verstehe meinen Vorgesetzten mittlerweile besser. William Monk war der Meinung und machte daraus kein Hehl, dass er schon längst anstelle von Runcorn Chef des Criminal Investigation Departments sein sollte. Und das konnte ich beim Studium alter Akten spüren, um als Kind armer Leute überhaupt so weit zu kommen, brauchte Monk nicht nur Tüchtigkeit und Fleiß, sondern auch Rücksichtslosigkeit und Kälte. Äußerst kühl werde ich wiederum in Shelburne Hall empfangen. Lady Fabia lässt mich eine halbe Stunde lang in einem Vorzimmer warten. Ich bin gespannt auf eine Dame, die aus Standesdünkel sogar ihre Neugierde zügeln kann. Mein Sohn war ein vorbildlicher Soldat, der für sein Vaterland sein Leben eingesetzt hat. Er war ein außergewöhnlicher Charakter und ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft. So wäre es wohl das Mindeste, was wir von unserer Polizei erwarten können, dass sie seinen Mörder endlich findet. Madam, die langwierigen Untersuchungen meines Vorgängers waren leider notwendig, um eine Spur zweifelsfrei auszuschließen, dass Ihr Sohn einem Zufallstäter zum Opfer fiel. Was wollen Sie damit sagen? Dass der Mörder von Major Gray in seinem engeren Bekanntenkreis zu suchen ist. Unsinn! Nur ein Subjekt aus der Gosse ist zu einer solchen Tat fähig. Halten Sie es für denkbar, dass Major Gray ein Subjekt aus der Gosse vor der Tat in seine Wohnung bat und mit Cognac bewirtete? Ich hoffe, Sie können beweisen, was Sie da behaupten. Lady Fabias Vorurteile haben erfreulicherweise ihr Denkvermögen nicht völlig lahmgelegt. Sie hört mir zu. Trotzdem. Sie sind ihm nie begegnet. Mein Chosling. Er war so liebenswürdig, so charmant. Jeder mochte ihn. Weshalb sollte jemand den Wunsch gehegt haben, ihn zu töten? Neid und Eifersucht. In unseren Kreisen. Das sind Motive, gegen die auch die besten Menschen nicht gefeit sind. Helfen Sie mir, Madam, um Ihres Sohnes willen. Lovell, meine Älteste, ist der geborene Menschenführer. Menacht ist ein ausgezeichneter Verwalter. Aber ihnen fehlt dieser bestimmte Funke. Es war Jocelyn, der einen zum Lachen bringen konnte. In diesem vielversprechenden Augenblick, als das Eis zu schmelzen beginnt, poltert Lovell Gray, Lord Shelburne, herein. Der geborene Menschenführer mustert mich wie einen Schmutzfleck auf dem Teppich und will oder kann nichts begreifen. Ein Mitglied der Gesellschaft. Was für ein Unsinn. Wahrscheinlich war es jemand, mit dem er Karten gespielt hat und den ich verlieren konnte. Jocelyn hat sich öfter mit Glücksspielen die Zeit vertrieben, als sie dich hat merken lassen. Lovell, bitte. Glaubst du im Ernst, Mutter, jemand hier in Shelburne Hall könnte etwas über die Sache wissen, sodass wir es diesem Polizisten erlauben müssten, die Familie zu belästigen? Es ist denkbar, dass es aus Eifersucht wegen einer Frau geschah. Jocelyn war ausgesprochen anziehend. Wie du weißt. Danke, Mutter, mich wieder einmal daran zu erinnern. Aber nicht jeder war so empfänglich dafür wie du. Lovell, dieser Mr. Monk. Mr. Monk möchte auch wissen, wie sich Jocelyns Lebensumstände in finanzieller Hinsicht gestaltet haben. Wie kommen Sie dazu, mir solche Fragen zu stellen? Ich hielt es immer für diskreter, sich für diese Auskünfte an die Familie selbst zu wenden. Personal, Nachbarn und Pfandleiher zeichnen oft ein verzerrtes Bild. Sie erdreisten sich? Lovell, dieser Polizist tut nur seine Pflicht. Mein Bruder erhielt von mir monatlich eine angemessene Summe. Darunter kann sich der gute Mann hier nichts vorstellen. Also nenn ihm die genaue Zahl. Als nächstes bitte ich Lady Rosamond, Lovells Gattin, befragen zu dürfen. Er gestattet es, zähneknirschend, weicht aber nicht von ihrer Seite. Ein glücklicher Zufall hilft mir. Hundegebell und Stimmen vor dem Haus. Der Lord wird hinausgerufen. Ein Bild? Ja, ein Porträt des Verstorbenen. Ich wollte Lady Fabia schon darum bitten. Es fällt mir wirklich schwer, auf den Spuren eines Phantoms zu wandeln. Sie holt ein Medaillon aus einem Seitenfach ihres Sekretärs hervor. Versteckt und doch schnell greifbar, wenn man es öfters heimlich betrachten will. Es ist aber schon 10 Jahre alt. Ja, das macht nichts. Wirklich. Ein ungewöhnlich gut aussehender junger Gentleman. Mit einem sympathischen Lächeln. Das Bild ist nur ein matter Abglanz. Sie hätten Jocelyn erleben müssen. Wenn er das Zimmer betrat, ging die Sonne auf. Er war so unbeschwert, so heiter. Und dieses entsetzliche Ende. Es tut mir wirklich leid. Madame, Sie scheinen mir eine gute Menschenbeobachterin zu sein. Ist Ihnen aufgefallen, ob Ihr Schwager in der letzten Zeit irgendwie verändert war? Bedrückt vielleicht? Nein. Oder ja. Als er vom Krieg zurückkam, da hatte ich so ein Gefühl, oberflächlich schien alles beim Alten. Er hat uns weiterhin mit seinen Späßen aufgeheitert. Aber da war irgendein neuer Ton. Etwas, ich kann es schwer beschreiben. Leider kommt in diesem Moment ihr angetrauter Wachhund zurück. Misstrauisch, witternd. Ich kann Lady Rosamond gerade noch das Bild so diskret zustecken, dass er es nicht merkt. Er konnte auch ausgezeichnet Klavier spielen, aber ich weiß nicht, ob Sie das interessiert. Wohl kaum, meine Liebe. Und? Sind Sie immer noch nicht am Ende? Ihr Bruder, Mr. Maynard Gray, ist bei der Verwaltung des Anwesens unabkömmlich. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass in unseren Kreisen Verantwortung und Pflichten den Tagesablauf bestimmen. Mit diesem Fußtritt bin ich entlassen. Auf dem Weg zurück zu meinem Gasthaus sehe ich einen Mann, der in Richtung Shelburne Hall reitet. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Lovell. Es muss Maynard sein, der mittlere Bruder. Plötzlich ein warnendes Prickeln. Habe ich dieses Gesicht nicht schon mal gesehen? Aber wo? Und wann? Ich fröstle in der warmen Herbstsonne. Der Nebel ist wieder da. Der Nebel, aus dem jederzeit etwas Grauenhaftes auftauchen kann. Warte nur, liebe Hester. Aus dem Nebel kann jederzeit Shelburne Hall auftauchen. Das Spukschloss, in dem meine liebe Verwandtschaft täglich miteinander ein bisschen Fegefeuer und ewige Verdammnis probt. Ach, Tante Calendra. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, mich hierher mitzunehmen. Gerade jetzt. Ach was. Verhalte dich ungezwungen. Plaudere ein paar Worte mit den Damen. Die Herren sind froh, wenn sie sich nicht um dich zu kümmern brauchen. Und du kannst in dieser wunderbaren Landschaft zur Ruhe kommen. Das wirst du brauchen können, wenn du nächsten Monat im Hospital anfängst. Calendra David, geborene Gray. Du bist nur über ein paar Ecken mit mir verwandt. Wurde aber von mir sofort zur Lieblingstante erkoren. Vielleicht ist sie auch meine einzige Freundin. Es hat mich als Ehrenmitglied im Hospital, Barat, einige Überredungskunst gekostet, für dich eine anständige Bezahlung zu erreichen. Krankenschwestern gelten als bessere Putzkräfte. Leider bin ich darauf angewiesen. Papa hatte ja zum Glück den Vermögensanteil für Charles schon überschrieben. Aber das Geld, von dem ich hätte leben sollen, ist verloren. Aber du wolltest doch diese Arbeit und keine andere. Natürlich. Nur, dass ich mit meinen Erfahrungen mich jetzt von jedem eingebildeten Arzt oder sogar jedem Grünschnabel frisch von der Universität herumkommandieren lassen muss, das macht mich nicht gerade glücklich. Glücklich, mein liebes Kind. Deine Generation scheint sehr unrealistische Erwartungen zu kultivieren. Wer sagt dir, dass wir hier sind, um glücklich zu sein? Wir haben nur die Freiheit, das Unglück zu wählen, mit dem wir am besten leben können. Also, wenn dieser Satz nicht so lang wäre, würde ich ihn auf ein Sofakissen sticken. Tut mir leid, Tante Calendra. Das muss diese elende Zeit der Untätigkeit gewesen sein. Jetzt fängt ein neues Leben an. Gut, Hester Latterly. Und keine selbstmitleidigen Töne mehr. Versprochen? Versprochen. In Shelburne Hall empfängt uns Lady Fabia. Sie hat ungeachtet ihres Alters einen Teint wie Porzellan und besteht darunter vermutlich aus Edelstahl. Mich stört etwas, wie sie die Einzigartigkeit ihres Schmerzes kultiviert. In den Kriegsjahren haben Hunderte von Müttern ihre Söhne verloren. Ich halte aber brav den Mund, wehre mich auch nicht, als sie mich sofort zusammen mit ihrer Schwiegertochter Rosamond zu einer Almosenverteilung unter den Anwohnern schleppt. Maynard, der mittlere Sohn, muss uns kutschieren. Erschreckt Sie das Elend so sehr, Miss Latterly, dass Sie unseren Damen nicht in die Hütten folgen wollen? Weiß Gott, nein. Ich halte nur nichts, ich meine... Sie halten nichts von dieser Art von Mildtätigkeit? Ja. Meiner Meinung nach dient sie auch nur dazu, ein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Richtig. Besser wäre es, das Anwesen hier so zu führen, dass diese Leute sich einen anständigen Lebensunterhalt verdienen können. Das haben Sie sich zur Aufgabe gemacht? Ja. und in aller Bescheidenheit gesprochen bereits mit einigem Erfolg. Schauen Sie, da drüben. Diese Obstbäumchen. Ja. Die habe ich neu anpflanzen lassen. Das ist eine besonders ertragreiche und winterharte Sorte. Ach. Und da? Hey, was ist das? Ich habe keine Ahnung von Gartenbau. Aber wenn mir dieses Anwesen gehörte, würde ich mich bestimmt dafür interessieren. Vielleicht könnte ich mich sogar für Maynard Gray interessieren. Besonders gefallen mir seine Hände. Sie sind schmal und sehen doch so aus, als könnten sie kräftig zupacken, wenn es sein muss. Am Abend ist die gesamte Familie zum Dinner versammelt. Ausgenommen Rosamond, die sich mit Kopfschmerzen entschuldigt hat. In meiner Jugend galt es noch nicht als Zeichen von Vornehmheit, dauernd zu kränkeln. Wir hielten auf Disziplin bei der Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Pflichten. Wie ich heute zu meinem Missfallen feststellen musste, treibt sich dieser Polizist, der den Mörder unseres Bruders finden sollte, immer noch hier herum. Er ist nicht leicht einzuschüchtern. Miss Latterly, wenn er Sie sieht, wird er bestimmt auch Sie mit unverschämten Fragen belästigen. Zögern Sie nicht, sich sofort an mich zu wenden. Danke, Lord Shelburne. Ich könnte ihm ohnehin nicht viel sagen. Ich kannte Ihren Bruder nur flüchtig. Ich wusste nicht, dass Sie ihn überhaupt kannten. Dann müssen Sie ihm in London vorgestellt worden sein. Nein, auf der Krim in Scutari. Oh, mir ist bekannt, dass die Ehefrauen von Soldaten ihre Männer dorthin begleiteten, aber... Ich war dort als Krankenschwester. Ein bemerkenswerter Zufall. Sie haben vermutlich Hunderte, wenn nicht Tausende von Verwundeten gesehen. Die Verluste müssen enorm gewesen sein. Oh ja, weit höher als allgemein bekannt gegeben wurde. Es waren über 18.000. Und 3/4 von ihnen kamen nicht auf dem Schlachtfeld ums Leben, sondern starben später an Wundfieber und an Seuchen. Sie erinnern sich an Jocelyn? Er muss ein wunderbarer Soldat gewesen sein. Er hat im Lazarett, sobald er selbst einigermaßen auf dem Damm war, immer versucht, die anderen aufzuheitern. Ja, das war Jocelyn. Er hat ihnen zugehört, wenn sie erzählten. Er hat ihnen bei ihren Briefen nach Hause geholfen. Er war eine erfreuliche Erscheinung in all dem Elend. Dass Jocelyn sich für die Leiden anderer interessierte, wäre ein völlig neuer Zug an ihm. Männer, bitte. Man spricht nicht schlecht über einen Toten. Was den Themenkreis in diesem Fall erheblich einschränkt. Ich habe Jocelyn geliebt. In seiner Gegenwart habe ich mich immer wohlgefühlt. Genau wie viele andere auch. Du aber langweilst mich zu Tode, Maynard. Von den Früchten meiner Arbeit zu profitieren, scheust du dich allerdings nicht, Mutter. Maynard, niemand stellt deine Verdienste in Frage. Und, liebe Mutter, Jocelyn war in der Tat öfter in Salons und Clubs beim Glücksspiel zu sehen als... Oh, ihr seid so klein, so neidisch. Er war im Krieg. Er hat für Königin und Vaterland sein Leben riskiert. Und als er dann verwundet nach Hause kam, konntet ihr ihm nicht einmal ein bisschen Zerstreuung mit seinen Freunden gönnen. Einige seiner Spielschulden haben mich in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Das ist alles. Entschuldige, Mutter. Ich verabschiede mich, so schnell es die Höflichkeit erlaubt. Ich will noch eine Stunde durch den Park gehen. Alleine. Weg von diesen Menschen, die so in ihre eigenen Probleme verstrickt sind, dass sie blind werden für alles andere auf der Welt. Guten Abend, Madam. Sie kommen von Shelburne Hall. Gestatten Sie die Frage... Oh nein, das hat mir gerade noch gefehlt, der Polizist. Der gute Mann tut nur seine Pflicht. Aber ich will es so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ja, ich kannte Jocelyn Gray, aber nur flüchtig. Ich bin ihm in Scutari begegnet, auf der Krim. Im Krieg? Haben Sie Ihren Gatten dorthin begleitet? Ich war dort als Krankenschwester. Was war Ihr Eindruck von diesem Gentleman? Ehrlich gesagt, ich erinnere mich mehr an seine Beine als an sein Gesicht. Sie haben einen merkwürdigen Humor, Madam. Bitte? Sie sind ein Schwachkopf. So eine schmutzige Fantasie. Ich habe ihn gepflegt. Rechts leichte Fleischwunde, links komplizierte Fraktur, die nicht mehr richtig halte. Da frage ich mich aber, wie Sie in Ihrem Beruf Erfolg haben wollen, wenn Sie nicht einmal richtig zuhören. Ich gebe mir Mühe, Madam. Können Sie mir weitere Einzelheiten über Major Gray erzählen? Nein, das kann ich nicht. Er war für mich ein Fall unter Hunderten. Ich bedauere. Ich habe diese Frau schon irgendwo gesehen. Sie hat eigentlich ein offenes, großzügiges Gesicht. Und sie sagt jetzt nicht die Wahrheit. Bin ich nun entlassen? Können Sie mir noch sagen, mit wem zu sprechen ich das Vergnügen hatte? Mein Name ist Hester Latterly. Soll ich buchstabieren? Er schaut mich an, als sähe er ein Gespenst. Jetzt erkenne ich ihn. Der Mann in der Kirche, der meine Schwägerin so auffällig gemustert hat. Halt, warten Sie! Dieser Mensch ist nicht nur grob und ignorant, er ist völlig verrückt. Wenn der Wahnsinn dich fassen will, setze ihm logisches Denken entgegen. Die hochnäsige Dame eben war Miss Latterly und sie stand damals am Ausgang der Kirche mit einem Mann, der ihr ähnlich sah, ihr Bruder. Die unbekannte Schöne, für die ich etwas finden sollte, wahrscheinlich seine Frau, also Mrs. Latterly. An Mr. Charles Latterly schreibt einen frostigen Brief an Major Gray. Und in den alten Akten, in denen ich nach meiner Vergangenheit suchte, gab es auch einen Fall Latterly. Aber worum ging's da? Ich muss diese Steinchen zusammensetzen. Ich muss zurück nach London. So, das Feuer brennt jetzt ordentlich. Danke, Mrs. Worley. Ich darf auf keinen Fall krank werden. Trinken Sie, Mr. Monk. Sie müssen den Punsch heiß trinken, sonst hilft er nicht. Haben Sie denn Fieber? Tut Ihnen Ihr Arm weh? Nein, Mrs. Worley. Es bohrt mir nur jemand gerade eine lange Nadel ins Gehirn. Und wenn Sie nicht gleich gehen, dann werfe ich Sie eigenhändig hinaus. Sie gute Seele. Als Mann ohne Erinnerungen wäre ich eine meiner neuen Erinnerungen schon gerne wieder los. Den Schmerz, als mir in der Kirche klar wurde, dass die schöne Mrs. Latterly nichts weiter von mir gewollt hatte als die Dienste eines Ermittlers. Aber was hatte ich denn erwartet? Ein Polizist ist für sie nur geringfügig vornehmer als ein Kanalräumer. Also ich bewundere Sie. Die meisten Kollegen hätten nicht gewagt, die Hälfte ihrer Fragen an die feinen Herrschaften zu stellen. Aber da würde ich gerne sein Gesicht sehen. Wo waren Sie, Lord Shelburne, in der Nacht, als der Mord an Ihrem Bruder geschah? Falls Sie nicht leichter Schlag trifft, wird er die Hunde auf Sie hetzen. Also die Leute im Dorf haben mir mit großem Vergnügen erzählt, dass der kleine Lord Shelburne weder seinem Vater Lovell noch seiner Mutter Rosamond ähnlich sieht, dafür aber seinem toten Onkel, dem schönen Jocelyn, wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Aber erst muss ich noch mehr wissen. Also kein Wort an die Öffentlichkeit, ja, über Lord Shelburne. Und Evan, alle anderen Spuren weiterverfolgen, ja? Gut. Vorsicht ist geboten. Ich fürchte, Runcorn wartet nur darauf, dass der großartige Mr. Monk endlich auf die Nase fällt. Evan und ich sind wieder am Mecklenburg Square, um Jocelyn Grays Wohnung einer Musterung und einem besonderen Gesichtspunkt zu unterziehen. Oh, fühlt sich das weich an. Tuch aus Kaschmir, mit Seide gefüttert. Aha. Und was ist das wert? Nehmen Sie mal ein Viertel Ihres Jahreslohns. Oh. Und woher hat er das Geld? Von seinem Bruder Lovell jedenfalls nicht. Glücksspiel? Vielleicht sogar Falschspiel und ein schlechter Verlierer hat ihn ermordet? Mit so viel Hass und ganz ohne Beute, das ist höchst unwahrscheinlich. Ich wusste nicht, dass auch Männer Parfum benutzen. Männer nicht, nur Gentlemen. Unser feiner Grey könnte einen anderen Gentleman erpresst haben, vielleicht wegen eines pikanten Geheimnisses. Leider gibt es dafür keinen Hinweis. Evan war fleißig in meiner Abwesenheit, leider mit geringem Erfolg. Er war auch bei der Familie Dawlish, deren Adresse ich in Jocelyn Grays Schreibtisch gefunden hatte. Also ursprünglich war ja sein Bruder Menard eng befreundet mit Edward. Das ist der einzige Sohn der Familie Dawlish. Aber nach dem Tod von Edward in der Schlacht von Balaclava war plötzlich Jocelyn der beliebteste Besucher des Hauses. Und warum? Na, Gray war doch auch im Krieg, im gleichen Regiment. Und hat mitbekommen, wie tapfer der arme Edward gestorben ist. Sowas scheint die Leute zu trösten. Mhm. Und wie war das, sagten Sie, mit dieser Handelsgesellschaft? Jocelyn und der alte Dawlish wollten in dieses Unternehmen investieren. Ich frage mich ja, wo Gray das Geld hernehmen wollte. Abhängig wie er war. Wissen Sie Näheres über diese Gesellschaft? Nein. Nach Jocelyn Grays Tod hat sich Dawlish daraus zurückgezogen. Also irgendwas stimmt da nicht. Das spüre ich. Versuchen Sie so viel wie möglich über das Unternehmen herauszubekommen. Hm. Ja, gehen wir. Ich muss heute noch mal... Ich muss noch mal ins Büro. Mr. Monk? Was ist? Der Schirmständer. Ich weiß, dass ich einen der Spazierstöcke, ein schönes Mahagoni-Exemplar mit einem ziselierten Band aus Kupfer, schon mal gesehen habe. Aber wo? Bei wem? Wie gut hätte es jetzt, mit Evan darüber ehrlich reden zu können. Über alles. Den Nebel und die Albträume, in denen Schatten aufeinander einschlagen, mit einem ekelhaften, dumpfen Geräusch. Wenn ich nicht bald auf die richtige Spur komme, habe ich meine letzte Chance verspielt. Dann kann ich mich ebenso gut erschießen. Aha, Monk, fleißig wie immer beim Studium von Akten. Er hat sich erschossen. Von wem reden Sie? Latterly. Der Fall John Latterly, Vater von Mr. Charles und Miss Hester. Ach, der. Ja, der alte Knabe steckte bis über beide Ohren in einem Geschäft, das daneben ging. Auf seinen Rat hin hatten alle seine Freunde in das Unternehmen investiert und damit wurde er nicht fertig. In diesen Kreisen ist man sehr empfindlich, wenn es um den guten Ruf geht. Ich finde es ziemlich nett von uns, dass wir in unserem Bericht die Version vom Unfall beim Reinigen der Pistole aufgenommen haben. Und irgendeine andere Möglichkeit? Mord? Zum Beispiel? Ist es völlig ausgeschlossen? Selbstverständlich. Was verschwenden Sie überhaupt Ihre Zeit mit alten Geschichten? Kümmern Sie sich lieber um Gray. Die Öffentlichkeit lässt sich nicht mehr lange hinhalten. Die Familie Latterly war mit Jocelyn Gray bekannt. Ja, was soll das bringen? Sie fürchten sich doch nicht etwa davor, unseren hochadeligen Verdächtigen Lovelord Shelburne zu verfolgen? Ohne handfeste Beweise müssen wir weiterhin diskret vorgehen. Oh, diskret. Das ist aber nicht der Monk, den wir alle kennen. Sie sind nicht mehr der Alte. Seit Ihrem Unfall ist es denkbar, dass Sie sich selbst nicht mehr kennen. Ruhig bleiben. Die Panik nicht zeigen. Runcorn, er ahnt, was mit mir los ist. Er ist mir dicht auf den Fersen. Und ich habe nichts als die schwache Witterung einer neuen Spur. Vater Latterly war in ein Pleiteunternehmen verwickelt, kennt Gray. Vater Dawlish und Gray investieren gemeinsam in ein mysteriöses Unternehmen. Das ist vielleicht nur eine zufällige Übereinstimmung. Ich muss mit Imogen Latterly sprechen. Ich muss wissen, was ich für sie hätte herausfinden sollen. Ob es etwas mit dem Tod ihres Schwiegervaters zu tun hatte. Ich werde sie noch heute besuchen. Und wenn ich Glück habe... Sie wünschen uns zu sprechen, Mr. Monk. Mr. Ja, doch nicht etwa noch einmal zum Tod meines Vaters. Nein. Ich habe kein Glück. Charles, der Gatte, ist da. Und seine Schwester, mit der ich in Shelburne Hall diese peinliche Begegnung hatte. Gott sei Dank habe ich einen guten Vorwand. Fragen über den Mord an Major Gray? Wir kannten ihn nur flüchtig. Jeder Hinweis könnte nützlich sein. Aber ich sehe nicht ein, warum Damen der Gesellschaft mit diesen schrecklichen Dingen belästigt werden müssen. Sei nicht albern, Charles. Ich habe genügend schreckliche Dinge gesehen im Krieg. Auch verstümmelte Leichen. Esther, bitte. Deine Schwägerin hat ein zartes Naturell und deine Charles, Geschichte... Charles, mein Lieber. Danke für deine Fürsorge. Aber ich fühle mich einer solchen Befragung durchaus gewachsen. Imogen schaut mir direkt in die Augen mit ihrem sanften, dunklen Blick. Setzen Sie sich doch, Mr. Ich lese darin auch die Bitte, nichts verlauten zu lassen von unserem gemeinsamen Wissen, von dem ich peinlicherweise nichts mehr weiß. Darf ich bei Ihnen? Ich kann nur hoffen, dass ich keinen Fehler mache. Was mich betrifft, ich habe ihn im Krieg als Verwundeten im Lazarett betreut. Ich kam vor einem halben Jahr zurück, nach dem Tod meines Vaters. Zu einer Zeit, als meine Verwandtschaft ihre gesellschaftlichen Kontakte kaum pflegte. Also ergab sich für mich weder die Notwendigkeit noch die Gelegenheit, Major Gray in London wiederzutreffen. Danke, Miss Latterly. Aber vor dem Tod Ihres Schwiegervaters, Mrs. Latterly, war Major Gray doch ein gern gesehener Gast Ihres Hauses. Ja. Gern gesehen dürfte wohl etwas übertrieben sein. Es war vor allem wegen George. George? Unser jüngerer Bruder. Er ist im Krimkrieg gefallen, mit 23. Wir mochten ihn alle sehr. Jocelyn kämpft im gleichen Regiment wie er. Er hat uns geholfen, mit dem Verlust fertig zu werden, so gut es eben geht. Er war bei George bis kurz vor dem Ende. Jocelyn. Er war wirklich feinfühlig und trotz der schrecklichen Erlebnisse immer so heiter. Ich habe diesen Gesichtsausdruck schon mal gesehen. Bei Lady Rosamond Shelburne, als sie von ihrem Schwager erzählte. Ja. War Charles Latterly blind oder zu sehr von sich eingenommen, um es zu bemerken? Ich sehe wirklich nicht, wozu das alles gut sein soll. Jeder weiß doch, dass es sich um einen Raubmord handelte und Sie offensichtlich nicht fähig sind, das kriminelle Subjekt zu finden. Wir vermuten den Täter im Bekanntenkreis von Major Gray. Ach, Sie vermuten? Das heißt, Sie wissen nichts. Wir sind in der Tat auf die wohlwollende Unterstützung von Zeugen wie Sie angewiesen. Ist Ihnen etwas über geschäftliche Beziehungen Ihres Vaters mit Major Gray bekannt? Gütiger Himmel, das haben Sie mich doch schon vor einem halben Jahr gefragt. Wie kommen Sie darauf, dass ich dazu etwas Neues sagen könnte? Mr. Monk? Ein offensichtlicher, peinlicher Fehler. Imogen starrt mich an, verwirrt, fast angstvoll. Ihre Schwägerin mustert mich mit einer Nachdenklichkeit, die mir eine Gänsehaut verursacht. Beabsichtigen Sie weiterhin, uns die Zeit zu stehlen? Nein, Ich werde mich umgehend empfehlen. Nach einer allerletzten Frage, die ich leider jedem Bekannten von Major Grey zu stellen gezwungen bin, und zwar ohne Rücksicht auf Rang und Geschlecht. Diese Frage betrifft jenen 5. Juli, ab 8 Uhr abends. Ich verstehe nicht. Möchten Sie, dass wir Sie über unseren Verbleib zur Zeit von Jocelyns Tod unterrichten, Mr. Monk? Imogen, du meinst doch nicht im Ernst, dass wir... Wir haben nichts zu verbergen. Ich war auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Danke, Madam. Mr. Letterly? Ich war bei Freunden zum Dinner eingeladen. Wo genau, bitte? In der Doughty Street. Und welche Hausnummer, Sir? Ist das wichtig, Mr. Monk? Die Doughty Street mündet auf den Mecklenburg Square. Ach. Nummer 22. Ich hatte keine Ahnung, dass Grey in der Nähe wohnte. Fällt mir schwer zu glauben, Sir, da Sie ihm doch einen Brief an diese Adresse geschickt haben. Na, verdammt nochmal, ich wollte sagen... Charles, deine Freunde können sicher beschwören, dass du den ganzen Abend bei ihnen warst. Ja. Ja, sicher. Ich verlasse das Haus, nicht ohne das Stubenmädchen scheinheilig zu fragen, ob denn Mr. Letterly seinen beneidenswert schönen Mahagoni-Spazierstock nicht mehr habe. Nein, schon seit ein paar Wochen nicht mehr, erfahre ich. Ich sollte mich freuen, aber ich kann's nicht. Er konnte wunderbar Klavier spielen. Hast du ihn geliebt? Er war so lebenslustig. Jocelyn war anders als alle Menschen, die ich kenne. Sie schaut aus dem Fenster, in einen Traum versunken. Hat sie die Bedeutung dessen, was sich eben abspielte, nicht verstanden? Oder hat sie nur allzu gut verstanden? Fast scheint es mir, als hätte sie uns diesen seltsamen Unheilsvogel von Polizisten ins Haus geholt. Er hat mich nicht gefragt, aber weiß meine Schwägerin, dass ich an jenem Abend am 5. Juli in unserem fast leer geräumten alten Haus saß, zum letzten Mal und ganz alleine, mit meinen Erinnerungen an Vater. Pass doch auf, du Lümmel! Es war keine Mietkutsche, die mich da von oben bis unten nass gespritzt hat. Sie gehört feinen Leuten, so fein, dass sogar ihr Kutscher mich nicht einmal eines Blickes würdigt. Hinter heruntergelassenen Jalousien rollen sie die schöne, beleuchtete Straße entlang. Und nur wenige Meter von ihnen entfernt liegt das andere London. Gassen voll Schmutz und Elend, wo schon die Kinder stehlen und sich aus Hunger prostituieren. Ich kenne beide Städte. Und ich bin in keiner zu Hause. Kein Selbstmitleid, Monk. Das ist noch Arbeit heute. Aus Grays Wohnung den Spazierstock holen und im Büro sicherstellen. Als ich das Haus wieder verlasse, winkt der Portier eine aufgeputzte junge Person herein. Bestimmt keine Dame, aber tauglich für die Bedürfnisse eines der feinen Mieter von Mecklenburg Square. Kutscher! Hallo! Ja, kommen Sie nur. Man soll nicht abergläubisch sein. Abergläubisch? Ja, ich habe mir zwar gesagt, an dieser Ecke nehme ich nie wieder einen mit, aber oh, steigen Sie ein. Was war denn los hier? Na, mein Kumpel und ich. Wir kamen damals gleichzeitig am Mecklenburg Square an. Und da stand ein feiner Herr und wollte mitgenommen werden, so wie Sie eben. Und ich habe gesagt, das ist dein Geschäft, Bill. Du brauchst es nötiger für deine Kinder. Ja, und kaum eine Viertelstunde später ist ihm der Gau durchgegangen. Dann ist die Kutsche umgekippt und der arme Bill hat sich auf dem Pflaster den Schädel eingeschlagen. Und der Fahrgast? Was war mit dem? Ja, der Unheilsvogel kam ins Hospital, habe ich gehört. Der hat's wohl überlebt. Ihr Freund... Wann hatte er den Unfall? Im Juli war es. Und ein richtiges Sauwetter. Hagelkörner im Juli, das gab's noch nie. Wann im Juli? Ich glaube am 4. Nein, am 5. Jetzt kommen Sie schon. Oder habe ich Ihnen Angst gemacht? Ich bin doch nicht lebensmüde, bei mir passiert Ihnen nichts. Geht's Ihnen nicht gut, Sir? Doch, mir geht's gut. Ich bin auch nicht betrunken, wie der Kutscher sicher meint. Ich muss nur nachdenken. Ich war also in der Mordnacht am Mecklenburg Square. Aber was hatte ich da zu suchen? Ich sollte jetzt nicht mehr nach Scotland Yard fahren, sondern nach Hause. Um allein zu sein, wenn es endlich aus dem Nebel hervorkommt. Mr. Monk, Sie sehen ja wieder mal aus wie Ihr eigenes Gespenst. Sie arbeiten wirklich zu viel. Mrs. Worley, kennen Sie diesen Spazierstock?